Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 7, 2018, Episode 557, Wunderland oder Realität? Ja, ich bin ja so momentan so zwischen virtueller Welt und realer Welt, ja, unterwegs. Also ob das nicht schon jemals anders gewesen wäre, ja, das ist bei mir so ein Dauerzustand, ne? Aber es hört sich schlimmer an, als es ist. Aber letzte Woche, ja, könnte ich es eigentlich zusammenfassen, was habe ich gemacht, ja. Ich habe ein YouTube-Video gemacht von Neverwinter, ja. Und da habe ich so eine Daily Quest gemacht, ja. So, so die tägliche Aufgaben, die man erfüllen muss, um eben, ja, seine Rüstung zu verbessern, etc. Und das war eigentlich alles, was ich die ganze Woche über gemacht habe. Ja, so sieht's aus. Die Produktivität leidet massiv darunter. Ja. Aber, ja, es macht halt im Moment jedenfalls noch Spaß. Ja, manchmal nervt schon, weil man da alles machen muss, um das neue Gebiet, die neue Kampagne zu beginnen. Ja, Chalt, das ist schon ziemlich schlimm. Mache ich jetzt schon über einen Monat rum und ich weiß nicht, wie lange ich mich da noch motivieren kann. Ja. Aber in Japan, da ist das mit diesen Wunderländern oder diesen Traumwelten, ja, da noch ein bisschen verbreiteter. Da geht es nämlich schon in die Realität über. Genau. Und das äußert sich darin, dass zum Beispiel sehr viele verschiedene Themenparks eröffnen, wo man perfekt in diese Fantasiewelt eingeflochten wird. Ich meine, wir kennen das ja schon von Disneyland und so weiter, ganz klar, da sind die ja, ist Disney ja eigentlich ein Meister drin, aber wenn es dann so um so richtig krasse Fantasiewelten geht, wie beispielsweise die von Studio Ghibli, ja, speziell Totoro, ja, da ist es dann irgendwie eine ganz andere Stufe, ja, die da gemacht werden muss. Und hier hat jetzt tatsächlich für 2020 eine Firma das angepeilt, ein offizielles Studio Ghibli Totoro Wunderland zu machen. Ja. Und das wird in einem quasi Waldstück sein. Und das ist dann auch entsprechend nachgebaut. Die ganze, also die Häuser, der Wald, ja, so wie man es in diesem Totoro-Anime tatsächlich gesehen hat, ja, mit allem drum und dran. Das ist ein großes Vorhaben, ja. Aber erste Bilder zeigen, dass das wirklich sehr, sehr schön werden kann, ja. Warum allerdings jetzt schon hier so fortgeschrittene Kulissen, sage ich mal, zu sehen sind, das ist fraglich. Wie das kommt, weil, wie gesagt, 2020 soll das eigentlich ja erst eröffnet werden. Ja. Und das ist ja noch ein bisschen hin, im Prinzip. Ja. Wie auch immer, es sieht sehr genial aus. Und richtig passend ist dann auch, dass es eben hier kein hektischer Park wird. Ja? Also das Problem ist ja bei sowas wie einem Totoro-Park, stellt euch das mal vor, wenn es da so Fahrattraktionen und so einen Aufbau gibt wie im Disneyland, da wäre der ganze Flair weg, weil Totoro ist ein ruhiges, eher ein ruhiges Anime in einer beschaulichen Landschaft, ja. Und das ist ja, da wäre ja so ein Hype mit Attraktionen, wo man dann ansteht überall und so, das wäre ziemlich daneben, finde ich. Und offenbar sehen das die Betreiber tatsächlich genauso, oder die Macher von diesem Park. Und das wird also eher wirklich ein Park werden. Da gibt es keine großen Fahrt oder überhaupt keine Fahrattraktionen oder ähnliches, sondern das wird wirklich diese Landschaft, dieser Ort wird richtig nachgebaut und man kann eben sich darin bewegen und ja, mal sehen, was die so an Überraschungen noch da einbauen. Da bin ich mir ganz sicher, dass da noch einiges an Überraschungen geben wird. Aber eben jetzt keine Achterbahn oder ähnliches. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ja. Denn, wie gesagt, das würde zu Totoro eigentlich nicht passen. Ja, in Japan 2020 soll es eröffnet werden, wie gesagt. Und ja, das wird sicherlich eine ganz geniale Geschichte. Totoro sowieso, ja, also das ist ein Film, den kann ich immer wieder gucken, ja, zu jeder Zeit, also da hätte ich nie irgendwie ein Problem zu sagen, nö, heute habe ich keine Lust auf Totoro, niemals, ja. Ich finde den absolut cool, den Film. Ja, um jetzt zu einem ganz anderen Thema zu kommen, da habe ich auch keine Überleitung dazu. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß nicht, wie ich da eine Überleitung machen soll, deswegen mache ich auch gar keine. Ja. Ideologie ist schädlich für die Verbreitung, oder die Ideologie ist schädlich für die Verbreitung von freier Software, auch bekannt unter Open Source Software. Ja. Wurde jetzt hier mal beschrieben auf Heise, was ich eigentlich richtig fand. Denn das Problem ist ja, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, ja, das Problem, was die Open-Source-Szene hat, ist sich selbst. Ja, diese Ideologie, die immer wieder selbst im Weg steht. Ja, und das finde ich äußerst schade. Das hat schon große vielversprechende Projekte gekillt, die ganze Kommunikation zum Beispiel revolutioniert hätte. Ja. XMPP, Jabba, ja, ist zum Beispiel so ein Beispiel, gescheitert an einer Ignoranz der Open-Software-Szene, die ihresgleichen gesucht hat. Ein Glück, dass damals das Linux-System an sich, ja, von Linus Torvalds, sage ich mal, auf den Weg gebracht wurde. Ja. Denn er ist ein bisschen pragmatischer, ja, als viele andere in der Open-Source-Szene. Und er grenzt sich auch immer wieder gerne ab von den Hardcore-Free-Software-Verfechtern. Ja. Und das ist eine gute Sache. Ich versteht mich nicht falsch. Ich könnte schon fast sagen, ein Fan von Richard M. Stallman, ja, RMS, weil er ist das richtige Gegengewicht zu der unfreien Softwarebranche. Ja. Das Problem ist, dass das Groß der Entwickler eher doch dann auf der neutraleren Schiene fahren sollte. Ja, best of both worlds, sozusagen. Ja, und die Verfechter, die Torhüter der Open-Source-Software, wie eben Richard M. Stallman, das ist okay, das ist wunderbar, die braucht man. Ja, aber die werden nicht die Software für den normalen Benutzer voranbringen, weil es nicht in ihrem auf ihrem Radar sind, diese normalen Benutzer. Ja, und das ist immer das Gefühl, das man eben auch hat bei solcher Software. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass eben dadurch viele Projekte schon gescheitert sind. Sogar große Firmen wie Google sind schon an der Community gescheitert bei manchen Softwareprojekten. Ja, ich sage es immer wieder gern, G-Talk beispielsweise und Hangouts, was ja aus G-Talk hervorging, da hat sich Google dann von XMPP vollends verabschiedet, weil man keinerlei Unterstützung bekommen hat aus der Open-Source-Szene, weil man da gesagt hat, nö, also das wollen wir nicht, dass da so eine große Firma das zentralisiert, das geht überhaupt nicht, ja, und Widerstand und Kampf, und ja, jetzt ist dieser Messenger in der Urform XMPP Jabba eben vollkommen irrelevant und hat auch grundlegend Funktionen verschlafen, auch da, weil man sich eben dagegen gesträubt hat, sei es jetzt Video, sei es jetzt Audio, sei es jetzt Bilder und so weiter ins Protokoll zu integrieren und letztendlich dann sogar Bei den Smileys hat man sich aufgeregt, ja. Die große Diskussion bei den Hardcore-Elite-Entwicklern, ja. Text-Smileys ist das Einzige, was ich maximal akzeptiere, ja, während die Welt schon gesagt, schon sich gar nicht mehr Gedanken darüber gemacht hat, ja, ob Smileys vernünftig sind, sondern schon längst als ganz normale Kommunikationsform schon akzeptiert hat, ja, vor allem bei den jüngeren Generation. Ich könnte jetzt etliche weitere Beispiele bringen in diesem Bereich, was eben die Open-Source-Szene oder die freie Software-Szene immer wieder kaputt gemacht hat durch diese Ideologie. Ja, normale Benutzer sind Abschaum, ja, interessiert uns nicht. Nur die Elite und unsere Ideen sind sowieso die besten. Ja. Also vielleicht noch ein weiteres Beispiel, was ja was mal positiv anders ausging, ja, HTML und E-Mails, ja, ich weiß noch, da war das ein absolutes Unding, ja, HTML in einer E-Mail zu verschicken, ja, das ging gar nicht, da wurde man dumm angemacht, ja. Zum Glück kamen dann eben Firmen wie Google und wo HTML eben standardmäßig drauf war und dann können die Leute eben auch Bilder einfügen, Schriftarten ändern, Fettschrift etc. alles schön reinbauen, ja, und alles komfortabel mit einem schönen On-Screen-Editor, so sollte das sein, ja, und nur deswegen, sage ich mal, hat die E-Mail auch, ja, immer noch einen relativ hohen Stellenwert. Ja, ich zieh das Thema mal vor, weil es jetzt gerade eben so gut passt, ja. Der beste Fallback ist immer noch die E-Mail, ja. 771 Milliarden Mails wurden in Deutschland 2017 verschickt. Das ist ein Rekordwert und das heißt auch, die E-Mail lebt, ja. Das sagt man ja immer, Totgesagte leben länger. Hm? Nicht zuletzt eben auch dadurch, weil die E-Mail eben verstanden hat, oder zumindest die Firmen, die eben mit E-Mail gearbeitet haben, verstanden haben, diese anzupassen an die aktuellen Anforderungen, ja, und mit entsprechend Erweiterungen versehen haben, auch solche Komplettüberarbeitungen wie beispielsweise das Google Inbox, mit dem ich seit Beginn von Inbox arbeite, die Mails nicht nur zu einem normalen Messaging-Plattform gemacht haben, sondern tatsächlich auch zu einer To-Do-Liste, zu einer Erinnerungsfunktion, ja, umfunktioniert haben. Also wenn zum Beispiel eine Mail reinkommt bei Inbox, dann kann ich sagen, okay, ich möchte die Mail jetzt nicht bearbeiten. Ja, im Moment, ich bin unterwegs, ich will die Mail jetzt nicht bearbeiten, das mache ich morgen früh. Snooze und dann zum Beispiel eben automatisch morgen früh, ne, zack, 9 Uhr. Und dann kriege ich die Mail morgens nochmal vorgelegt um 9 Uhr. Ja, und somit ist es ein Planer. Per Mail sozusagen, oder ich kann mir die Mails planen, ein unverzichtbares Tool für mich, und das ist auch wichtig, dass da so eine Funktion eben eingeführt wurde, sonst hätte ich vielleicht auch mein Mail-Aufkommen da deutlich schon zurückgefahren. Auch die Priorisierung von Mails beispielsweise bei Google Mail unverzichtbar, wenn jede Mail von jedem Newsletter die gleiche Priorität hätte wie eine wichtige Mail von Bekannten, ja, dann wäre das auf dem Mobilgerät schon gar nicht mehr praktikabel. Dann würde mein Telefon alle 5 bis 10 Sekunden würde es da rund gehen, ja, um es mal überspitzt zu sagen, an manchen Tagen ist es aber auch tatsächlich so, ja. Und da würde ich dann auch irgendwann, könnte ich da gar nicht mehr gucken, würde die Notifications abschalten für Mail und damit ja, wäre die Direkterreichbarkeit mit Mail gar nicht mehr gegeben. Ja. Und diese Nachrichten, Promos, Promotion-Nachrichten, Newsletter oder nicht so wichtige Nachrichten, die da bekomme ich nur einmal pro Tag eine zusammengefasste Benachrichtigung oder wenn ich eben manuell die Mails checke, wird es mir angezeigt, ne, dass da in dieser Kategorie Mails reingekommen sind, ja. Und Mails von Leuten, die zum Beispiel in meinen Kontakten eingetragen sind oder Google ist da sehr gut gelernt in der Zeit, ja, wo Google weiß, also die Nachricht, die lese ich priorisiert, ja, und die wird mir dann auch mit einer Notification eben angezeigt. Und das ist eben auch sehr wichtig. Ne? Aber E-Mail, wie gesagt, das war oder die Meldung war hier interessant und die Zahl war größer, als ich eigentlich vermutet habe. 771 Milliarden E-Mails, das ist schon ein Wort, wo es doch immer geheißen hat, ah, heutzutage macht ja niemand mehr was mit E-Mails. Ja, Messenger ist der neueste Scheiß und so. Ne? Aber offenbar hat sich die E-Mail eben als Kommunikationsmedium gefestigt. Diese Zuwächse, die man hier sieht, besonders 2017, ja, ganz stark der Zuwachs, das ist schon nicht schlecht. Und auch für 2018 erwartet man einen sehr, sehr hohen Zuwachs an Mailaufkommen. Ja, also ist bemerkenswert auf jeden Fall. Ja. Gut, also die Ideologie bei der Open-Source-Szene, die muss ich vielleicht nicht ändern, aber die muss in den Hintergrund rücken. Die darf nicht mehr das Wichtigste sein bei der Entwicklung von Programmen für Benutzer. Ja, und die Herangehensweise von der eingeschworenen Gemeinde, ja, die ist eben falsch aus mehreren Gründen. Ich bin ja davon überzeugt, dass freie Software die einzige Lösung ist, ja, um bestimmte Probleme anzugehen. Ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber hinsichtlich der Entwicklung von Kommunikationsmedien beispielsweise oder überhaupt von Medien an sich, von Computern, von Technologie, ist Open Source Software einfach unabdingbar und hat unzählige Vorteile gegenüber Closed-Source-Software. Aber sie muss trotzdem nur praktikabel sein und nicht um sich selbst willens irgendwie auf Sachen verzichten, nur weil das vielleicht in so oder mit der Ideologie nicht übereinstimmt. Ja? Und wenn dann eben mal nun, was auch immer nach den Smileys kommt, ja, an Ausdrucksmöglichkeiten beispielsweise, um bei der Kommunikation zu bleiben, da muss das sofort integriert werden in die entsprechende Open-Source-Software. Ja, und dann hat man vielleicht wieder eine Chance, reinzukommen. Ob das jetzt zum Beispiel gerade im Kommunikationsbereich noch gelingt, darf bezweifelt werden. Ja. Sowas wie WhatsApp wäre in der Open-Source-Software Szene überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, es hat es ja eigentlich schon gegeben. Nur, es gab keine Vermarktung, es gab keinen Drang, an die Massenuser zu gehen, diese anzusprechen. Ja. Es gab keinen Drang, Multimedia-Funktionen einzuführen in das XMPP direkt. Und es gab auch keinen Drang, eben der neuen Art der Kommunikation Rechnung zu tragen. Ja. Und deswegen war das problematisch. Und ging in die Hose, ganz eindeutig. Ja, Ideologien stehen den Menschen im Weg. Ja, generell. Manchmal ist es aber so, dass man zumindest mal eine Tendenz durchaus sich aufsparen kann, um nicht vollends abzudriften in ein Haufen Mist, ja, das muss man ganz klar sagen. Und die EU und, ja, wenn ich den Begriff Landesmedienanstalten sage, da rollen sich vielen schon die Fußnägel auf. Aber manchmal machen die doch was Gutes, auch wenn es harte Eingriffe sind. Die sind auch durchaus kontrovers, ja. Dass es zum Beispiel überhaupt noch normale Glühbirnen zu kaufen gibt, ist mir unbegreiflich, ja, da stoße ich wahrscheinlich bei einigen auf Granit, Ja, weil es ist ja irgendwie so in sich, diese Stromfresser zu horten, nur weil es eben die EU gesagt hat, ja, man darf keine 100 Watt Birnen mehr, ne? Da nur noch die stromsparenden Alternativen, ne? Und dann, oh, das kann ja nicht sein, das lasse ich mir nicht gefallen, ne? Und dann wird halt weiter Strom verbrannt, ne? Verbraten, ist doch klar, ist doch egal, ne? Wie viele Atomkraftwerke man zusätzlich braucht, nur weil ein paar Idioten die alten Glühbirnen nicht loswerden wollen. Ne? Gut, so, ich weiß, ich hab da eine starke Meinung dahingehend und das ist vielleicht auch eine Art Ideologie. Nur denke ich, da hat die Umwelt eben auch Vorrang. Ganz klar. Und wer sich an, was heute eigentlich nicht mehr das Thema ist, aber früher war es immer gerne auf den Tisch gebracht worden, durch die Farbtemperatur. Ne? Ja, dann einfach mal fragen, was wichtiger ist, der Planet oder die Farbtemperatur. Aber bei sowas wie Profanem eigentlich, wie Lootboxen in Videospielen, da könnte man meinen, warum kümmern die sich darum, ob das ein Problem ist? Ganz einfach, weil es ein Problem ist. Wisst ihr eigentlich, wie viele Millionen den Menschen aus den Taschen, wenn es reicht, ja, den Menschen aus den Taschen gezogen wird durch solche Lootboxen? Jetzt wird diskutiert, ob das als Glücksspiel einzustufen ist. Meiner Meinung nach, ja, das Verbot von Lootboxen in-game ist überfällig. Ja, und wenn das die Firmen nicht wollen, nicht ändern können, ja, weil die dann sagen, ja gut, dann können wir ja nicht mehr so viel Geld abzocken von den armen Irren, ja, dann muss man ganz klar sagen, dann darf so ein Produkt nicht auf den Markt kommen. Ja. Und wenn die EU sich da durchsetzt mit Ellenbogen, dann wird die auch einlenken, die Spielebranche und muss dann eben anders wieder angehen an das Problem. Ja. Ich habe ja schon öfters gesagt, das Thema ist, man hatte früher ein Vollpreisspiel, das hatten die Leute gekauft, dann hat man es gespielt, wunderbar. Jetzt ist es mittlerweile so, es gibt Free-to-Play, das heißt, man zahlt eigentlich nichts mehr und spielt. Aber um wirklich voranzukommen, muss man dann eben Sachen kaufen. Soweit auch okay. Ja, muss man dann selbst entscheiden, was einem wichtig ist. Und dann gibt es die Abzock-Games. Ja, die gehörten eigentlich verboten. Das heißt, man kauft das als Vollpreisspiel und muss dann trotzdem nochmal im Spiel was kaufen, zum Beispiel, um schnell weiterzukommen oder um bestimmte Sachen zu erhalten. Ja, nochmal. Ja, auch manchmal getarnt unter diesen Season Passes. Ja, aber okay, das geht auch noch einigermaßen. Man weiß ja schon, worauf man sich einlässt. Ja, und man kann dann auch sagen: Nein, den Rotz will ich nicht. Ja, den kaufe ich mir nicht. Und dann geht's. Nur diese Lootboxen, das ist was anderes. Da zahlt man mit einer Ingame-Währung, die man natürlich mit echtem Geld kaufen muss, sodass man auch den Überblick verliert. Ja. Dann steht da zum Beispiel 1000 Diamanten oder 1000 XYZ Währung, ja, für so eine Lootbox, okay, klasse. Ja. Dann muss man sich diese Währung kaufen, 1000 was auch immer. Dann sieht man, ah, das sind 9,95 Euro, dann hat man vielleicht 1200 von dieser Ingame-Währung, dann gibt man 1000 aus, dann hat man fast, was weiß ich, 8 Euro oder was verbraten. Wenn da gleich draufstehen würde, ja, diese Lootbox kostet 8 Euro, dann würde es bei manchen so die Alarmglocke schrillen und sag mal, was mache ich eigentlich für einen Dreck hier, für eine Ausrüstung, für einen Handschuh, der dann angezeigt wird in-game, ja, hier sowas auszugeben, bin ich eigentlich noch bekloppt. Und das Problem mit den Lootboxen ist halt, dass man noch nicht mal das machen kann. Man kauft sich die Lootboxen und dann hofft man auf einen Gegenstand zu bekommen. Und dann kann man sich eben Lootboxen kaufen ohne Ende. Und bis man vielleicht mal endlich diesen gewünschten Gegenstand bekommt, das ist ganz klar Glücksspiel. Ja. Es unterscheidet sich auch ganz klar durch von den sogenannten Trading Card Games, diese Booster Packs, die man da kauft, ja, auch aus dem Grund, weil es hier gar keine Kontrolle gibt. Ja. Niemand weiß über die Algorithmen bei Trading Card Games, also das heißt bei physischen Sachen, ja, da wird es abgepackt und in so und so viel Packs ist eben zum Beispiel ein epischer Gegenstand drin. Die Packs werden eben verteilt, ja, und somit hat man dann eben so ein epischer Gegenstand drin, ja, bei diesen, oder auch nicht, bei diesen Lootboxen in Games, die Algorithmen, die Zufallszahlengeneratoren und so weiter, die sind ja beeinflussbar. Theoretisch könnte oder es kann nicht nachvollzogen werden, dass überhaupt irgendwas drin ist. Ja, oder in welcher Menge so etwas drin ist. Oder ob nicht hier so ein Algorithmus vielleicht bestimmte Benutzer zum Beispiel bevorteilt. Ja, auch das ist so nicht einfach anzusehen. Da müsste die gesamte Software eben offengelegt werden, insbesondere eben die Loot-Systeme. Ja? Und das müsste dann auch noch kontrolliert werden. Ihr merkt schon, das wird schwierig bei Software-Geschichten. Ja? Und deswegen ist das schon mal klipp und klar ein großer Unterschied dazu. Ja? Also wenn, da ist nicht wie Kinderüberraschung jetzt ein Happy Hippo in jedem siebten Ei. Ja, sondern da heißt es, ihr kauft eine Lootbox und ja, ihr könntet vielleicht irgendwie irgendwann mal was bekommen, ja, und ja, nicht garantiert in jeder siebten Lootbox oder sowas. Ja. Das ist genau das Problem. Und eben das Problem ist, dass da eben durch die Ingame-Währung das auch noch angekurbelt wird, so auch übrigens wie mit den Chips, ja, die man bei Spielbanken einlösen kann, ja. Man spielt mit diesen Chips und diese Chips sind echtes Geld wert und ähnlich ist es auch eben bei diesen Online-Games, damit man eben leichter den Überblick verliert, sagen wir es ganz deutlich. Ja. Nun ja, aber ich muss sagen, die Lootboxen sind unnötig, sowas sollte nicht sein. Wenn man einen Gegenstand haben möchte, sollte man den kaufen können. Der Preis kann ja von der Firma nach wie vor bestimmt werden. Von mir aus auch mit diesen Pseudo Währungen da, ja, weil wenn das alles getrennt ist, also entweder Pseudo-Währung oder Lootbox, ist es vielleicht nicht ganz so massiv das Problem. Zumindest für mündige Käufer, ja, wie das aussieht bei Jugendlichen und so weiter, die, kann ich mir vorstellen, lassen sich dadurch diese Ingame-Währung noch weiter verwirren, ja, und es ist schon ein Drama. Und deswegen Lootboxen finde ich richtig, dass hier auch die Landesmedienanstalten jetzt langsam mal in die Gänge kommen und hier betreiben, eine Prüfung betreiben, ob dieses Vorgehen illegal ist und ob man das verbieten kann. Wenn es EU-weit gemacht würde, wäre es natürlich ein wesentlich stärkeres Mittel, weil dann die Firmen das nicht einfach also abwinken könnten. Aber dennoch, auch wenn einzelne Landesmedienanstalten dieses Vorgehen verbieten, haben die Anbieter ein Problem und müssen entweder Lösungen für diese Gebiete suchen oder eben ihr Produkt einstellen in diesem Gebiet, was ich auch gar nicht so schlecht finde, denn ehrlich gesagt, so eine Abzockerei, das ist schon heftig. Ich spiele ja auch so ein Game und da sehe ich das jeden Tag bei Neverwinter beispielsweise, ja, was für ein Riesenhaufen Mist das mit diesen Lootboxen ist. Ja. Da muss man sich Schlüssel kaufen, um die Lootboxen, die man unterwegs findet, aufzumachen. Ja. Für unglaubliche Preise. Ja. Unfassbar. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ja. Das sind ruckzuck 20 Euro weg, ja, für ein paar Lootboxen zu öffnen. Von denen man dann am Schluss nur Schrott kriegt. Nur Schrott kriegt. Der legendäre Gegenstand. Bis man den mal bekommen hat, da müsste man hunderte von Euros rüberschieben. Ja. Ich habe auch mal ausgerechnet, was man bei solchen Free-to-Play-Games, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt in so ein Gebiet reinkommen möchte, ja, wo ich jetzt schon einen Monat so rummache, weil ich mir eben nichts kaufe, ja, wenn ich da also jetzt gleich rein wollte, ja, dann käme ich etwa auf, naja, gleich ist relativ, da müsste ich auch noch ein, zwei Wochen rumwursteln, ja, aber wenn so schnell wie möglich es gehen sollte, ja, dann wäre ich bei etwa 250 Euro, ja, die ich bezahlen müsste, um in das Gebiet zu kommen. Also zumindest, also, um dort bestehen zu können, ja, sagen wir mal so. Also das ist echt der Hammer. Und so geht es einfach nicht mehr weiter. Da wird das Geld den Menschen aus den Taschen gezogen. Und das ist sittenwidrig meiner Meinung nach. Und deswegen wird zu Recht geprüft, ob das eben ein Gewinn- oder Glücksspiel ist. Und wenn das so ist, dann gibt es eine Reglementierung bzw. ein Verbot dieser Beutekisten, ja. Wird auch in anderen Ländern übrigens angegangen, das Problem. Also auch Belgien und Frankreich prüfen zurzeit. Und das ist überfällig. Wirklich überfällig. So, jetzt habe ich hier tatsächlich mal für die Regulierung gesprochen. Das, normalerweise mache ich das ja nicht, ne? Aber hier meine ich doch, ist es angebracht. Ja. Spotify, um jetzt mal noch auf ein ganz anderes Thema zu kommen, ja, das mache ich heute öfters, die haben ja irgendwie bei den Nutzern auch so, so eine Show abgezogen. Ja. Man kann ja auf etlichen Geräten dieses Spotify Connect nutzen. Jetzt ist eine ganze Reihe von Geräten nicht mehr fähig, Spotify Connect zu benutzen. Ja. Eine ganze Reihe von Boxen, teuren Boxen teilweise, zum Beispiel Bang & Olufsen, komplette Unterstützung, ja, von Bang & Olufsen, Beosound 5, ja, Swag, ja, Denon, Logitech, Marantz, Philips und so weiter und so weiter. Viele, viele Boxen von, diese, von einzelnen Anbietern, ja, sind nicht mehr fähig, sich mit Spotify zu verbinden, weil, Entschuldigung, weil Spotify was geändert hat mit der Client-Software und diese eben jetzt nicht mehr mit Spotify funktionieren. Bei den meisten Lautsprechern kann man da offenbar das Update nicht installieren. Bei anderen bieten eben die Anbieter keins an. Wäre es vielleicht noch nicht ausgeschlossen, dass es ein Update geben würde. Ja? Aber das ist alles sehr, sehr unschön. Und da muss man sagen, so, also die, der nächste Spotify Connect Lautsprecher, ist es dann auch wieder so ein Glücksspiel? Ja? Ob der dann vielleicht in 1, 2, 3, 4 Jahren noch funktioniert? Ja. Es wird empfohlen, das ist schon fast ein Hohn, zum Beispiel an die Box dann eben ein Chromecast Audio dran zu hängen und oder andere Sachen oder per AUX oder Bluetooth eben das Handy zu verbinden damit, ist schon ziemlich, hört sich schon ziemlich an wie so ein Hohn, ja, der da losgelassen wird von Spotify. Wobei der Vorschlag mit dem Chromecast Audio noch das Beste ist, ja, dann hat man nämlich gleichzeitig gleich auch die Möglichkeit, andere Musikdienste mitzunutzen, zum Beispiel auch Google Play Music, ja, oder Deezer, die alle funktionieren auch über Chromecast Audio und dann braucht man keinen speziellen Lautsprecher zu holen, sondern man holt sich einfach ein aktives Lautsprechersystem und schließt dort eben per AUX oder digital, das geht ja auch, an Chromecast Audio an, ja, oder man macht es sich gleich an den Verstärker mit der an die Anlage und dann wird man mal sehen, wie schön die Soundqualität dort ist. Ja. Ja, am Ende der Reviews Wochen sich habe ich ja immer ein lustiges Video und auch diesmal ist es nicht anders, weil wir ja von dem Studio Ghibli Themenpark und Totoro gesprochen haben, ja, das ist ja klar, was könnte da naheliegender sein, als in der Richtung mal was zu suchen. Ich habe auf Anhieb was gefunden, habe ich gedacht, ich gucke nicht recht, ja. Adam Savage, ja, einer der Mythbusters, ja, der ist auf der Comic-Con unterwegs gewesen als Totoro in einem Ganzkörper-Totoro-Kostüm inkognito. Niemand hat es gewusst. Wenn das die Leute dort gewusst hätten, dass Adam Savage darunter steckt, ja, das wäre der Hammer gewesen. Ich glaube, die hätten das Kostüm abgerissen. Aber ist schon lustig. Und die Idee von ihm als Totoro zu gehen, das ist ja schon gleich mal episch, ne? Wahnsinn. Ja, ist verlinkt in den Shownotes. Und so komme ich jetzt auch zum Schluss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube, The Netcast, dort findet ihr ein Diskussionsforum oder ihr könnt die Kommentare gleich zum Video dort loslassen. Und die Links und Informationen findet ihr ebenfalls in dem Beitrag auf YouTube. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.